Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 558 an Schiller. Wenn Sie uns, werter Freund, bei der Bestimmung Ihrer Dekoration um Rat gefragt hätten, so hätten wir freilich einiges einzuwenden gehabt, denn statt des Symbols die Sache zu geben, ist freilich eine schwere Aufgabe, doch soll alles, was zur Verherrlichung der theatralischen Erscheinung geschehen kann, mit Vergnügen besorgt werden. Freund Meyer wird die Kartone selbst zeichnen, wie denn schon der Anfang zu einem kleinen Entwurf gemacht ist. Nun aber verzeihen Sie, wenn ich auch wie Iffland den Direktor spiele, auf den sich zuletzt alle Schwierigkeiten der Ausführung häufen. Morgen früh kommt ein Bote, von dem ich hoffe, dass er mir gegen Abend einen Teil des Stücks und auf alle Fälle die Rolle der Herzogin bringen wird. Werden Sie ja nicht ungeduldig, denn wenn Sie nicht bald kommen sollten, so werden noch öfters Boten erscheinen. Es wird ohne dies für uns einen sauren Januar geben, da man am Ende desselben ein solches Stück erwartet und an den übrigen Lustbarkeiten während desselben doch nichts entbehren will. Montag sollen die vier bedeutendsten Soldatenkostüms des Vorspiels an Iffland abgehen. Ich wünsche Ihnen zur Reise einen Tag, wie der heutige ist, und grüße Sie herzlich, sowie Ihre liebe Frau. Weimar am 29. Dezember 1798. Geht!